Mit der Wiederholung des Hörspiels Helm von Hans-Günther Michelsen aus dem Jahre 1965 erinnern wir an einen Autor, der sich vor allem mit seinen Bühnenstücken sehr deutlich von der Entscheidungsdramaturgie der 50er Jahre abgesetzt hatte. Wolfgang Trautwein, der den Begriff Entscheidungsdramaturgie eingeführt hat, definiert diesen durch den Versuch, die Motive und Verhaltensmechanismen weitestgehend auszublenden, die die Masse der Deutschen während der Nazizeit nicht wie Dramenhelden zum Märtyrer werden ließ. Stattdessen werden Individuen gezeigt, die sich durch moralisches Handeln vom faschistischen Kollektiv hätten unabhängig machen können. Michelsen durchbricht mit seinen Stücken diesen ästhetischen Verdrängungsprozess, der auch viele Hörspiele der berühmten 50er Jahre auszeichnet. In Helm zeigt er die beklemmende Gegenwärtigkeit einer Mentalität, deren Nährboden noch längst nicht ausgetrocknet ist, wie auch die jüngsten rassistischen Vorkommnisse wieder beweisen. Michelsen spricht in der Mitte der 60er Jahre für eine Generation, die sich an nicht bewältigte Vergangenheit wundrieb. Wir senden jetzt das Stück in einer Inszenierung von Fritz Schröder-Jahn. Wer? Ich muss gehen. Spät. Aber wir hätten den Schnaps hinterher nicht mehr trinken sollen. Ich gehe. Gratuliere. Herr Oberst, ich möchte mich dann verabschieden. Kenkmann, wenn ich bitten darf. Einfach Kenkmann. Jawohl, Herr Kenkmann. Aber ich muss gehen. Wohin? Er kriegt seinen Zug sonst nicht. Wieso? Welchen Zug? Ach so. Wie kommen Sie von hier zum Bahnhof? Doch nicht zu Fuß. Bis zur Straße, da wird mich schon einer mitnehmen. Wenn er allein hinfindet. Ich wäre zu Hause geblieben. Deshalb? Aber meine Herren, ich glaube, wir sind da. Fragt sich nur, wo. Ja. Aha. Na also. Ein verrückter Hund. Was? Jawohl. Ja. Ich gehe. Hey, warten Sie, wenn es noch lange dauert, komme ich mit. Nein. Worauf soll ich noch warten? Ich gehe. Ich gehe. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe diesen Helm nie gekannt. Und ich bin mir keiner Schuld bewusst. Was heißt Schuld? Ja, eben. Nein. Schuld. Ich bleib nicht länger. Nun sind wir mal hier. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Meine Idee war es nicht. Ich kenne ihn auch nicht weiter. Helm. Ja, ich weiß. Jetzt weiß ich wieder Fritz Helm. Ich erinnere mich, ein vorzüglicher Koch. Ich war sehr zufrieden mit ihm. Ja, bis auf das eine Mal, dass ich den General bei mir im Casino zu Gast hatte. Ja, das lag womöglich nur am Fleisch. Oder er hatte uns vorher zu sehr verwöhnt. Ja, kann sein. Wenn ich gewusst hätte, was daraus entsteht. Aber das ist lange her, Gott sei Dank. Gestern, da haben wir Versöhnung gefeiert. War das nichts? Und ob das was war. Ein gelungener Abend. Kochen kann er immer noch. Im Ratskeller schmeckt das Essen auch nicht besser. Und dann floss der Sekt in Strömen, wie in guten alten Zeiten. Bin jetzt noch halb besoffen. Tatsächlich. War das ein Fest? Immerhin, langsam könnte ich wieder was vertragen. Bier zumindest. Für den Nachdurst. Lustiger Kerl jedenfalls, dieser Helm, was? Kurzstück. Zu lustig vielleicht. Wieso? Wieso? Wenn einer nichts mehr zu verlieren hat. Aus Spaß, Menschenskind. Und bei der Fresse. Mensch, GroKo, wenn Sie keinen Spaß verstehen. Herr GroKo, diesen Ton verbitte ich mir. Verstanden? Jawohl. Oller Angeber. Sie haben wohl die Hosen gestrichen voll. Ich? Wer sonst? Ich nicht. So? Ich bestimmt nicht. Da wäre ich an Ihrer Stelle gleich in voller Uniform erschienen, mit sämtlichen Orden und Ehrenzeichen und umgeschnallt. Dann seien Sie froh, dass wenigstens einer von uns noch aktiv ist. Froh? Menschenskind, Sie haben gestern schon genug Blödsinn geredet. Ich denke, ihr hättet was dazugelernt, statt weiter mit Kanonen nach Spatzen zu schießen oder umgekehrt. Kinder, vertragen wir uns doch lieber nach solch einer Nacht. Herr Kenkmann, haben Sie immer noch Kopfschmerzen? Na ja, kein Wunder bei dem Wetter. Dass es um die Zeit noch so warm ist und nicht eine Wolke am Himmel. Sonst würde ich sagen, es gibt ein Gewitter. Wie viel haben wir eigentlich? Keine Ahnung. Ja, das wissen wir, dass Sie keine Ahnung haben. Er wird jeden Moment auftauchen. Ne? Das ist mir egal. Sonst komme ich mit. Wirklich? Ich gehe. Ach, Sie sehen ja Gespenster. Nein, meine Herren, ich lege meine Hand für ihn ins Feuer. Fritz Helm ist mein Freund. Jawohl, mein Freund. Ich hätte mich jedenfalls kugeln können, als er plötzlich aufspringt, sein Glas an die Wand schmeißt und brüllt, es lebe die ewige Scheiße. Und wie er dann mit seinem verrosteten Jagdgewehr hinter der Theke steht und will uns der Reihe nach abknallen. Bis er anfängt mit seinem Lied und sich vor Lachen kaum halten kann, so wie ich mich nicht halten konnte. Obwohl ich zuerst ebenso erschrocken war wie Sie. Und dann sangen wir mit. Wir alle denselben Text wie er, nach der alten Melodie, bis wir es auswendig konnten. 3, 4, der Jäger Helmersmalz. Ruhe. Der humpelt durch den Rhein. Ruhe. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir noch nicht so recht wissen, wen wir vor uns haben. Wahrscheinlich. Helm. Fritz. Helm. Peng da. Und hat eine Büchse, die knallt. Was war denn das? Ein Schuss? Ja. War das? Eine Büchse, die knallt. Da hat jemand geschossen. Wie es sich anhörte. Das kann er gewesen sein. Helm? Wenn er sich vorstellt, dass wir allmählich ungeduldig werden? Ungeduldig werden? Mhm. Wieso? Um uns Bescheid zu geben. Aha. Natürlich. Das war sein Signal. Aha. So weit weg? Weiß oder nicht? Das muss er gewesen sein. Der Wald ist riesig. Und hatte er nicht gesagt, wir sollten ruhig vorausgehen? Tatsächlich? Als er uns den Weg beschrieb. Durch die Schonung am Hochsitz vorbei, auf die beiden Kiefern zu und von da halb links schräg rüber hierher. Von der Einlichtung aus, wo er stehen geblieben ist. Oder erst noch mal runter an den Fischteich irgendwo in der Nähe, von dem er uns erzählt hat und der zu seiner Pacht gehört, so viel ich weiß. Um nach dem Rechten zu sehen. Er war lange nicht draußen, wie er mir sagte. Unseretwegen womöglich. Um uns nachher alles zu zeigen. Na also, wann? Und ich dachte, er kann nicht mehr. Und mach mir schon Sorgen. Na also, wann hat er das erzählt? Was hat er erzählt? Ja, genauso wie er mir versprochen hat, uns mal mitzunehmen, wenn die Jagd wieder losgeht. Das hatte ich total vergessen. Kein Wunder, wenn ich nicht mal mehr weiß, wie wir überhaupt hergekommen sind. Ja. Werde es jetzt langsam wieder nüchtern. Hoffentlich. Na, waren Sie etwa nicht betrunken? Doch. Na also, und er hatte nicht die Absicht, uns hier draußen zu bewirten. Davon war doch dauernd die Rede. Natürlich. Und da wird er sich um den Nachschub kümmern. Oder der Bierwagen ist nicht rechtzeitig eingetroffen. Und wenn er unterwegs gleich den Hasen fürs Abendessen erlegt, oder? Kann sein. Ja. Ja. Na, das meine ich auch. Ja. Naja, das wird sich schon finden. Hauptsache, wir sind da. Und das ist doch die Stelle, von der er uns vorgeschwärmt hat, mitten im Wald. Hier soll die Jagdhütte hin. Oder ein Haus für später, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Wenn er sich zur Ruhe setzt, im Alter, denke ich mir. Ist jedenfalls eine Goldgrube, das Lokal in der Stadt. Gott sei Dank. Aber wenn es so einem Menschen auch noch schlecht gehen würde, das hätte er nicht verdient. Aber richtig wohl fühlt er sich nur in dieser Umgebung. So muss es in seiner Heimat ausgesehen haben, nach dem, was er mir geschildert hat. Schönes Fleckchen Erde, das stimmt. Und dazu die Luft. Da kann er noch 100 Jahre alt kann er werden. Ja. 100 Jahre kann er. Und wenn es ans Sterben geht, dann will er wissen, wo er die Augen zumacht, wie er sich ausdrückte. Hier möchte ich auch begraben sein. Was sagen Sie nun? Diesen Humor müsste man haben. Wir stehen da, als ob wir nicht bis 3 zählen könnten. Was? Kroko. Ich kann. Ich gehe. Mensch, Budde, Sie kommen noch früh genug wieder nach Hause. Außerdem gab es unter seinen Vorfahren viele Jäger, nehme ich an. Und auch die Bauern hatten da alle ihren Wald zum Jagen. Ja, das kriegen wir schon. Lustig, Kinder! Lustig, noch ist nicht aller Tage Abend. Wir machen weiter. Heute geht alles und auf meine Rechnung. Und das Bier zahl ich. Der Jäger Helmersmals, der humpelt durch den grünen Wald und hat eine Büchse, die knallt. Der Jäger Helmersmals. Halli, hallo. Aber meine Herren. Ist die Jägerei, Halli im grünen Wald. Halli im grünen Wald. Meine Herren, ich bitte Sie. Der schießt und trifft und trifft. Aber das sind doch Kindereien. Halli nach altem Bauch. Nicht so laut. Aber meine Herren. Jägerei, Halli im grünen Wald, Halli im grünen Wald. Der Jäger Hopfen und Malz, der sagt uns allen, nun ade, weil tut ihm nichts mehr weh. Halli beim nächsten Schnee. Alle! Halli, hallo, Gast ist die Jägerei, Halli im grünen Wald, Halli im grünen Wald. Ja, ja. Unheimlich. Jawohl, unheimlich. Ich weiß nicht. Ah ja. Was heißt unheimlich? Wer? Unheimlich. Ja. Aber wenn Sie bedenken, wie es gemeint ist und was das für mich bedeutet hat. Nach so langer Zeit. Ich will nichts damit zu tun haben. Ich habe nichts verbrochen und ich denke nicht daran, meinen Kopf für irgendetwas hinzuhalten, wofür ich nicht verantwortlich bin. Aber Herr Budde. Budde. Ich bitte Sie. Ist doch übertrieben. Mitgegangen, mitgefangen. Mitgehangen. Ja, sehr gut. Er tut mir leid. Und es interessiert mich nicht, was hier gespielt wird. Mensch, Budde. Spiel ist gut. Ach, halten Sie lieber die Klappe, Sie alter Miesmacher. Es kann nicht jeder so viel dazulernen wie Sie. Warum sollen wir denn nicht lustig sein? Gut gezielt ist halb getroffen. Wer nicht trifft, ist besoffen. Na also, oder hat es Ihnen nicht gefallen? Nein. Nein? Das war doch eine Stimmung, Mensch. Wieso? Wieso denn? Na, natürlich ist es nicht nur Spaß. Na, gestern meine ich. Im Gegenteil. Komisch. Nie werde ich den Augenblick vergessen, wie er mir zum Abschluss die Hand entgegenstreckt. Aufrecht, ungebrochen. Trotz zerschossener Glieder und ohne Ressentiment. Während ich erschüttert und beglückt zugleich bedingungslos einschlage. Nein, das werde ich nicht vergessen, das nicht, niemals. Nach all dem, wie es dazu kam, besonders die letzten Wochen. Obwohl ich auch da noch nicht wusste, wer er ist. Bis fast zuletzt. Na, er hatte mich sofort erkannt. Aber ich wagte nicht, ihn danach zu fragen. Und nur der Gedanke an sein verstümmeltes Gesicht ließ mich nicht los und zwang mich schließlich, den Dingen ins Auge zu sehen. Ja. Wie es mir nach und nach klar geworden ist, dass es mit mir zusammenhängt. Oder als ob ich es von Anfang an gespürt hätte. Womöglich schon, als ich das erste Mal von ihm hörte, von meiner Frau. Ja, ja, ich erinnere mich, damals lebte meine Frau noch und er hatte kurz vorher die renovierte Schenke nebenan übernommen. Man wusste zunächst nur, dass er schwer kriegsverletzt und außerdem Flüchtling sei, aber nach und nach wurden so allerhand Vermutungen laut und es hieß dann, er habe sogar einige Zeit im KZ verbracht, ach nee, bis man ihn wieder zur Bewährung an die Front geschickt hätte. Was die Leute so redeten beim Kaufmann oder im Treppenhaus, obwohl meine Frau eigentlich keinen rechten Kontakt mit den Nachbarn hatte, denn ich galt ja noch immer als Militarist und es gab mir schon jedes Mal einen Stich ins Herz, wenn ich sah, wie sie darunter litt. Sie wissen ja, wie es ist nach einem verlorenen Krieg und besonders diesmal. Ja, klar. Inzwischen ist es natürlich anders geworden, aber damals war es noch so. Ja, und ich fürchte, auch von mir und meiner Vergangenheit war die Rede. Vielleicht sogar in diesem Zusammenhang, sonst hätte meine Frau mich sicherlich gedrängt, auch mal hinzugehen, um diesen Gerüchten auf die Spur zu kommen. Denn alle anderen schienen dort zu verkehren, wahrscheinlich, weil man ihn bedauerte. Auch meine Frau bedauerte ihn. Tja. Ja, das weiß ich noch. Ja, oder sie hat es versucht und ich habe mich dagegen gesträubt, so wie es mir heute vorkommt. Zudem ging es uns seinerzeit nicht gerade blendend. Ich arbeitete noch in dem Betrieb am Lotor, kurz bevor mir die Pension bewilligt wurde. Ja, also um die Zeit, so lange ist das her. Und dann wurde sie krank und wir hatten andere Sorgen. Kann sein, aber ich weiß das alles nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass ich auch später noch jahrelang gezögert habe, seine Wirtschaft zu betreten. Donnerwetter, ja. Jawohl, jahrelang. Meinem Unterbewusstsein misstrauend wie einem Verhängnis, dem man entgehen könnte. Während er all die Jahre Tag für Tag geduldig und ohne zu zweifeln darauf wartete, dass ich zu ihm komme. Denn auch er hatte von mir gehört. Aha. Und mein einziger Trost ist, dass es eines Tages so oder so hätte passieren müssen. Na also, und dann war gestern. Ja, ja, dann war gestern. Jawohl. Ich gehe. Es wird sich schon alles aufklären. Kein Wunder, dass es da hoch herging. Wir haben alle ein bisschen auf die Pauke gehauen. Und nüchtern war keiner mehr. Das dürfen Sie nicht so tragisch nehmen. Herr Oberst... Ja. Weil die Spuren seines Schicksals in mir verzeichnet waren und ich ohne diese Begegnung wehrlos und keiner Besinnung fähig daran zu tragen gehabt hätte. Bis ans Ende meiner Tage. Sehen Sie, daran glaube ich. Und ich bin überzeugt, meine Herren, dass auch Sie, jeder einzelne von Ihnen am Ende begreifen wird, worum es mir geht, wenn ich sage, dass Helm, Fritz Helm, weit über seine menschlichen Qualitäten hinaus und abgesehen davon, dass ich mit ihm Brüderschaft getrunken habe, ein Beispiel abgibt für die untadelige Gesinnung jener geschundenen Naturen, die trotz ihrer Beschränktheit mit Weitblick und Größe unser eigenes ehrliches Wollen und, wie ich hinzufügen muss, unser Versagen vor aller Welt rehabilitieren. Naja. Das meinte ich. Bravo. Das vor allem. Und wenn es mir selber auch nur ganz allmählich bewusst geworden ist. Und eigentlich erst jetzt. In dieser Situation, in der, meine Herren, wir uns bewähren müssen. Wir? Bravo. Aha. Jawohl, wir. Und ob es uns auch als Chor gelingt, sein völliges Vertrauen zu gewinnen, um auch in Zukunft bei ihm willkommen zu sein. Wäre jedenfalls gemütlicher. Gemütlich? Dankeschön. Gemütlich oder nicht, meine Herren, missverstehen wir uns doch nicht. Es geht auch nicht darum, dass wir einen neuen Raum haben, um weiter wie bisher im alten Trott unsere Bierabende abhalten zu können. Es geht um mehr und um die Haltung vor allem, die Sie Helm gegenüber einnehmen werden. Es genügt nicht, von anderen Tönen zu schweigen, bloßes Verständnis aufzubringen oder gar Mitleid. Hier heißt es Farbe bekennen, meine Herren. Wenn der gestrige Abend, wie ich hoffe, nur der Auftakt gewesen sein soll für künftige Taten, muss ich verlangen, dass Sie von derselben positiven Einstellung durchdrungen sind wie ich. Und wenn wir noch so lustig sind, was ich durchaus begrüße, ja, ich schätze mich glücklich, dass schon nach so kurzer Zeit eine derartige Unbefangenheit Platz greifen konnte, aber, meine Herren, es gibt eine Grenze, die sowohl der Takt als auch die schuldige Achtung vor seinem schweren Los gebietet. Er hat mehr für das Vaterland geopfert als wir alle zusammen. Ob er das wahrhaben will oder nicht. Und nur er hat das Recht, darüber zu spotten. Scheiß Vaterland. Jawohl, scheiß Vaterland. Wieso? Auch das ist sein Recht. Ach so. Nach all dem, was er durchgemacht hat. Das stimmt. Was stimmt? Das ist doch albern. Was heißt albern? Ich verstehe es auch nicht. Wieso nicht? Fritz Helm steht unter meinem Schutz. Ich werde dafür sorgen, dass niemand ihm zu nahe tritt. Er ist keinem Menschen Rechenschaft schuldig. Und wie war das? Sie wollten es noch erzählen. Ach ja, richtig, wann Sie richtig. Dann hingegangen sind. Ja, ja, ja, ich weiß. Wenn ich mich recht besinne. Obwohl es mir manchmal ein bisschen durcheinander gerät. Denn eigentlich ist es mehr oder weniger plötzlich über mich gekommen, sodass ich mich nun Schritt für Schritt zurücktasten muss, wie ich schon sagte. Von hier aus, jawohl. Aber das heißt natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Aber ich weiß es selber noch nicht lange. Eine Woche wird es hier sein. Eine Woche? Ja, ja, ja, vor genau 8 Tagen. Am Montag, glaube ich. Da erfuhr ich endlich, wer er ist. Aus seinem eigenen Munde. Und seitdem sind wir Freunde. Aber all die Jahre vorher... Länger noch nicht, Donnerwetter. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Sie haben es gerade nötig. Wer redet denn davon? Niemand. Lächerlich schlechtes Gewissen. Was geht das mich an? Es ist höchste Zeit. Bis auf jenen feuchtkalten Winterabend oder was noch, Herbst? Na, also irgendwann im November, kurz nach dem Tode meiner lieben Frau, nachdem ich ein paar Mal oder auch schon öfter vor dem Schild mit der Bierreklame stehen geblieben war und seinen Namen gelesen hatte, Fritz Helm. War ganz automatisch, wie es da stand, Inhaber Fritz Helm. Er klang mir sofort vertraut, das muss ich zugeben. Und ich ertappte mich dann dabei, dass ich ihn laut vor mich hinsagte, wenn ich woanders war und irgendwo am anderen Ende der Stadt spazieren ging. Ja, aber das geht mir oft so. Mit verschiedenen Namen, die man irgendwo aufgeschnappt hat und die einem bekannt vorkommen, weil man eben zu viel erlebt hat. Vermutlich war es so. Ich glaube nämlich nicht, dass ich ihn von früher her behalten habe. So nicht. Na, außerdem, meine Herren, bin ich kein großer Biertrinker. Das wissen Sie ja. Das kam noch dazu. Vielleicht war es bis dahin nur ein unglückseliger Zufall, dass ich nicht eher zu ihm fand, mich umsonst so lange herumgequält habe. Ich weiß nicht mehr. Fällt mir immer noch nicht leicht, meinen damaligen Zustand richtig abzuschätzen, aber dann saß ich auf einmal an dem kleinen Tisch vor der Theke, Sie erinnern sich doch. Unter der Lampe? Ja, unter der großen Lampe. Vielleicht um einen Grog zu trinken, denn ich war völlig durchgefroren, brauchte was zum Aufwärmen, vor dem zu Bett gehen. Das ging schon auf Mitternacht zu. Nachdem ich vorher stundenlang herumgelaufen war in der Verfassung, in der ich mich befand, kreuz und quer, wenn man eben nichts mit sich anzufangen weiß und planlos durch die Straßen irrte, wie mir zumute war, ja, das wird's gewesen sein. Und da sehe ich ihn plötzlich vor mir. Dieses Gesicht mit diesen Augen, die mich anstarren. Oder was ich mir so eingebildet habe. Natürlich wollte ich einen Grog trinken, weiter nichts. Und er hätte mich bedient wie jeden anderen Gaster. Obwohl er mich sofort mit Herr Oberst anredete und sich bemühte, gerade zu stehen. Aber das weiß doch jeder, dass ich Oberst bin, nicht? Oder war. Die meisten Leute reden mich so an. So oft ich auch immer wieder betone, dass ich gar keinen besonderen Wert darauf lege. Nein, das war's nicht. Das schien mir unverdächtig. Nur das Grauen, das ich plötzlich empfand. Ja, auch das muss ich Ihnen sagen. Mir graute vor diesem Gesicht, vor diesen Augen und vor seiner Stimme, die mir auf einmal wie drohend an die Ohren schlug. Meine Herren, ich konnte mich nicht mehr beherrschen, ich sprang auf und stürzte hinaus. Ja, ich war wütend. Ich glaubte, wütend zu sein. Sehen Sie, danach erst ließ es mich nicht mehr los. Da erst begann ich zu grübeln. Versuchte die Last unbewältigter Gedanken in mir zu ordnen, indem ich immer wieder und immer wieder überlegte, wie das war und wie es dahin gekommen ist. Und da erst dachte ich an einen Küchenunteroffizier mit Namen Helm. Aber ich kam nicht darauf, bis ich ihn fragte. Ja, es hat lange gedauert. Zu lange schien mir. Bis ich Mut fasste und hinging. Endlich. Jawohl. Endlich. Und ich fühlte mich wie erlöst. Ja, das weiß ich noch. wie nach einer überstandenen Gefahr. Und auch er war glücklich, als hätten wir beide darauf gewartet, auf diesen Augenblick, der unser Schicksal besiegelt. Ja, so wie er mich und sämtliche Vorgesetzten früher gehasst hat, auch sie. Na also. Und darum bat er mich ausdrücklich, sie mitzubringen. Na also, Kameraden, damit hat sich bestätigt, was wir aus purer Laune und unverbesserlichem Leichtsinn begeistert vorwegnahmen und wodurch wir fähig sind, auch diese Lage zu meistern. Nüchtern und, wie ich sagen möchte, ernüchtert. In Gottes freier Natur sind wir dem Höhepunkt nahe, der uns alle vereint. Kameraden, wir ziehen alle an einem Strick. Es ist keine Schande, unterzugehen und keine Schande zu überleben. Aber Schnaps ist Schnaps und Helm ist Helm. Dieser prächtige Wirt, der als Jäger aus Leidenschaft und heimlich unheimlicher Poet sich nicht scheute, festzustellen, dass wir Arschlöcher sind, was? Als Kruko schwer bewaffnet mit angestrengter Miene auf den Tisch stieg, anstatt sich drunter zu legen, und mit krampfhaft erhobenem Arm seine stumme Ansprache mit einem kümmerlich gelallten Siegheil wirkungsvoll beendete. Meine Herren, nein. Natürlich ging es so. Nein, vor mir. Nein, sowieso denn? Nein, nein, nein, ich kann es nicht mehr hören. Nein, ich kann es nicht mehr hören. Hören Sie auf. Hören Sie endlich auf damit. Mensch. Womit? Herr Kruko. Mensches Kind. Bald habe ich aber genug von Ihnen. Von mir? Kinder, vertragt euch lieber. Was können Sie nicht hören, Budde? Was wir erlebt haben, das haben wir erlebt. Von Kruko brauchen Sie ihn nicht anstecken zu lassen. Der wartet sowieso auf den nächsten Krieg. Ich kann darüber nicht lachen. Na, verschwinden Sie doch, hauen Sie ab. Sie wollten noch längst weg sein. Ich bitte um Entschuldigung. Macht nichts, Budde, macht nichts. Ich weiß so Bescheid. Aber jetzt kommt er. Das klang schon viel näher. Ja, das schien mir auch so. Ich bin durch und durch Zivilist und habe schon oft bereut, dass ich damals Offizier geworden bin. Aber da war ich jung und unwissend. Ich strengte mich an, wie es von mir erwartet wurde. Ich dachte, es muss sein. Bis einen später das Gefühl der eigenen Ohnmacht überwältigte, und man konnte nichts anderes mehr tun, als heimlich die Fäuste zu ballen und die Zähne zusammenzubeißen. Aber ich mag nicht mehr daran erinnert werden. Dafür war es zu schlimm, alles. Und man kann sich nicht einfach darüber lustig machen. Donnerwetter. Ich lebe in einer anderen Welt. Das konnte ich nicht wissen, dass es so kommt. Wie kommt? Ich hatte mir dieses Wiedersehen anders vorgestellt. Ich auch. Wieso? Das war nicht vorauszusehen. Aber das hätte ich ja mir denken können. Wirklich nicht. Dass Sie nicht mehr davon loskommen. Ihr? Wirklich? Ja, für mich gibt es genug andere Probleme. Ich lebe ausschließlich in der Gegenwart. Der Gegenwart? Ja, und für meine Familie. Na, ist dies etwa keine Gegenwart? Mensch, Budde, nun machen Sie doch die Pferde nicht scheu. Nein. Oder sind wir schon tot? Nein, Sie irren sich. Nein, so meine ich es doch nicht. Nochmals, entschuldigen Sie bitte. Ich kann nichts dafür. Ich nehme Sie nicht übel, Budde. Weiß Gott nicht. Empfindlich waren Sie früher schon. Trotzdem habe ich Sie immer gemocht. Herr Oberst, und ich habe mich sehr über Ihren Besuch gefreut. Schade nur, dass alles so aufeinander traf. Aber Sie haben ja gehört. Und wenn Sie gehen müssen? Ich muss. Ich kann Sie nicht halten. Ich hatte meiner Frau versprochen, dass ich pünktlich bin. Mit dem Abendzug. Soll ich mitkommen? Machen Sie es gut und grüßen Sie Ihre Frau unbekannterweise von mir. Von uns allen. Und das nächste Mal bringen Sie einfach mit, dann ist dieses Problem wenigstens gelöst. Oder sind die Kinder noch zu klein? Ich mag Kinder sehr gern. Leben Sie wohl! So feierlich. Tatsächlich, er geht. Budde! Das tut mir leid. Mir auch. Und wenn der ganze Schnee verbrennt. Ha. Mensch. So nervös habe ich ihn noch nie gesehen. Er ist sonst die Ruhe selbst. Dass er ausgerechnet heute dabei ist. Wenn ich das vorausgesehen hätte, dann hätte ich ihm abgeschrieben. Ich wollte ihm noch die Stadt zeigen und dachte an unsere üblichen Abende. Höchstens bis 12, allerhöchstens. Wenn wir unseren Skat spielen, wissen Sie? Er ist sehr glücklich verheiratet. Seine Frau ist bildhübsch, die Kinder sind 13. Jung und Mädchen. Er hat mir Bilder gezeigt, auch von seinem Haus. Ich kann jederzeit bei ihm unterkommen, sagt er. Er hat Aufträge genug. Scheint auch sehr tüchtig zu sein mit seinen verschiedenen öffentlichen Bauten, die er entworfen hat. Da nimmt man ja nicht jeden. Wir haben uns lange unterhalten, genauso harmonisch wie früher. Und wenn er sein eigenes Architektenbüro eröffnet hat, dann gehe ich zu ihm hin. Ja. Ja. auch wenn ich weniger verdiene als jetzt bei meiner Versicherung. Na wirklich? Vielleicht trifft er ihn. Wenn sie sich treffen. Kann sein. Ich hätte ihn nicht allein lassen sollen. Er kennt sich doch nicht aus. Wieso? Wenn er den Kopf verliert. Mensch, das Kind, nur fangen Sie auch noch an. Ja, wenn... Wenn. Peng. Nanu. Verdammt, verdammt nochmal. Mein Gott. Was bedeutet das denn? Butter. Butter! Herr Wefelscheid. Mensch, Wefelscheid, bleiben Sie hier! Butter! Machen Sie keinen Unsinn! Wefelscheid! Eins. Zwei. Und? Drei. Na also. Der Jägerhelm aus Malz, der humpelt durch den grünen Wald und hat ne Büchs, die knallt. Der Jägerhelm aus Malz. Halli, hallo, gar lustig ist die Jägerei. Halli im grünen Wald, halli im grünen Wald. Was sagen Sie nun? Der Jägerhelm von Hopfen. Der schießt genau und trifft uns auch, wenn's sein muss, in den Bauch. Halli nach altem Brauch. Warum singen Sie nicht mit? Das ist verdammt schwül. Stimmt, verdammt schwül heute. Wir hätten den Schnaps hinterher nicht mehr trinken sollen. Unmöglich. Das ist doch unmöglich. Ach wo. Hell. Und dann fragt er mich, warum es ihm, der auf höheren Befehl so viel fremde Menschen ermorden musste, auch wenn sie ihn selber halb tot geschossen haben, oder gerade deshalb, nicht einmal erlaubt sei, ein paar von denen umzulegen, die er schon damals lieber aufs Korn genommen hätte. Aus Spaß. Uns zum Beispiel. Menschenskin. Das hieße ihm Gerechtigkeit. Und weil er zu viel getrunken hatte. Wasser wahrscheinlich. Sie sind ja verrückt. So, verrückt. So was Ähnliches wird er gesagt haben, aber mit anderen Worten. Das war ganz anders gemeint. Stimmt's, Herr Kenkmann? Aber natürlich. Der Ton macht doch die Musik, wie Sie das sagen. Also Sie reizen einen manchmal schon zur Wut, wenn Sie nur dastehen und das Gesicht verziehen. Ist doch wahr. Und nun? Was machen wir nun? Spielen wir Skat? Solange wir noch zu dritt sind, die Karten haben Sie auch sicher bei sich. Wir müssen die Bockrunde in den Schieberansch nachholen für das verlorene Kontraré mit vier Buben, das sie mir versaut haben. Lächerlich. Wer weiß, ob wir noch mal so gemütlich beisammen sind. Was ist? Ich gebe. Das ist doch geradezu lächerlich. Die Karten zähle ich, wenn es sein muss. Da hätte er uns gestern schon umgelegt. Aber Sie haben noch eine Galgenfrist, es wieder zu lernen. Was? Das Zählen. Tatsächlich. Oder, meine Herren, sind wir doch nicht richtig? Ich meine... Wenn wir uns verlaufen haben... Ach, oder hätte er uns gestern schon umlegen können. Mitten in der Stadt? Wenn schon, denn schon. In seinem Bierladen? Tatsächlich. Also Sie haben einen Vogel, Kroko. Schleppen Sie deshalb Ihre Pistole mit sich rum? Das ist doch idiotisch, das gibt's ja gar nicht. Sondern? Ach, sondern. Mensch, Kroko, noch immer derselbe Draufgänger wie früher. Bloß mit dem Denken, da hapert es ein bisschen. Naja, ein großes Licht waren Sie ja nie. Ja, das gebe ich zu, aber ich habe immer gewusst, wo es brennt. Wo leben wir denn? Na, dann erfahren Sie doch besser den Helm. Ich hab dem Burschen gleich nicht getraut. Das habe ich sofort gespürt, dass er irgendwas im Schilde führt. Und wie der uns hier raus verfrachtet hat. Wer weiß, was wir zuletzt getrunken haben. Wir waren total besoffen, weiter nichts. So besoffen werde ich nie. Und er war nüchtern, das garantiere ich Ihnen. Ach, was Sie sich da zusammenreimen. Ich? Dann sagen Sie doch, was dieser Zirkus bedeutet, wenn Sie es so genau wissen. Aber Sie wissen es... Kroko, Menschenskind, nehmen Sie die Pistole weg. Seien Sie doch vernünftig. Ihre Vernunft kenne ich. Machen Sie doch keinen Unsinn, Kroko! Mensch. Was? So ein verrückter Hund. Damit Herr Helm weiß... was ihm blüht. Wenn er es nicht gestern schon gemerkt hat. Ich habe ihn mir nur angesehen. Da wird er gewusst haben, was ich von ihm halte. Auf sowas falle ich nicht rein. Ist Ihnen nun klar, warum ich nach dieser Vorstellung mit der Flinte so lange austreten war? Weil ich Angst hatte. Kroko. Herr Kroko. Ich befehle Ihnen. Ihr Revolver hält Sie. Wenn wir jetzt hier in der Tinte sitzen, dann Ihretwegen. Jawohl. Ach wo? Nur Ihretwegen. Das kapiert er ja sowieso nicht. Aber ich weiß jetzt wenigstens, warum wir den Krieg verloren haben. Nicht, weil wir zu grausam waren, sondern weil wir nicht grausam genug gewesen sind. Sie hätten diesen Kerl damals an die Wand stellen sollen, Kenkmann. Anstatt sich jetzt Gewissensbisse darüber zu machen, dass es ihm im Strafbataillon oder sonst wo dreckig ergangen ist. So lächerlich. Ihre Harmlosigkeit. Ich hätte Ihnen sofort sagen können, was daraus entsteht. So ein Krüppel ist zu allem fähig. Ich hatte in meiner Kompanie auch so ein paar von dieser Sorte. Aber die leben alle nicht mehr. Dafür gab es genug Himmelfahrtskommandos und ich war nicht kleinlich in dieser Beziehung. Da können Sie Gift drauf nehmen. Kroko. Aber Sie haben es schon damals nicht ernst genommen. Sie dachten ans Überleben und an Ihre Pension. Alles andere wird Ihnen Schnuppe gewesen sein. Ich wäre untergegangen mit fliegenden Fahnen und ich habe auch heute noch kein Verlangen, im Bett zu sterben. Ein Feigling war ich nie. Bei mir hat es immer geheißen, entweder oder. Und wieso leben Sie noch? Das ist meine Sache. Na also. Ich weiß warum. Wenn es hätte sein müssen, oder weil es zu viel Drücke da gab. Aha, und Sie, wovor haben Sie sich gedrückt, Sie Arschloch? Diesen Helm, diesen Kerl, den werde ich mir mal kaufen. Lassen Sie das, machen Sie sich doch nicht unglücklich. Geben Sie her, das Ding. Halt. Keinen Schritt. Vielleicht knall Sie über den Haufen. Mensch, das kennt Sie. Sie haben ja keinen Humor, das ist es. Humor? Kroko. Sie stecken wohl mit dem Kerl unter einer Decke. Sie Idiot, Sie. Aber mich kriegt keiner. Ich sehe jetzt nach. Ich will jetzt wissen, was los ist. Und ich schieße jeden über den Haufen, der mir in die Quere kommt. Ohne Erbarmen. Ohne Erbarmen. Mein Gott, Kroko! So ein Arschloch. Was? Verflucht und zugenäht. Im ersten Moment dachte ich tatsächlich, der drückt ab. So was. Hat man da noch Töne? Kroko! Ist ja zwecklos, bleiben Sie lieber hier. Der ist jetzt zu allem fähig. Mein Gott, er darf ihm nichts tun. Das ist doch unmöglich. Was meine ich auch? Ich muss ihn warnen. Ach, Helm! Hören Sie mich? Hörst du mich? Fritz Helm! Na? Also... Wer sagt's denn? Das war nicht Kroko. Na, was ich gesagt habe. Nein, das war... Helm, na klar. Gott sei Dank. Und Kroko hat's verdient. Wenn einer das verdient hat, dann er. Sie oller Stratege. Das ist ein toller Spaß. Ich hab's gleich gesagt. Und jetzt ist mir alles klar, völlig klar. Klar. Helm sitzt wahrscheinlich auf diesem Hochsitz an dem Wildwechsel, von dem Sie erzählt haben, ballert ab und zu in die Luft und amüsiert sich königlich dabei. Was? Nach alledem, was wir gestern erlebt haben, ist das gar kein Wunder. Meinen Sie? Kann's ihm nicht mal übel nehmen. So, wenn ich so an Kroko denke, der hatte doch tatsächlich Schiss. Aber das ist bloß die Schnauze, die er hat. Wenn es drauf ankommt, kann man Pferde mit ihm stehlen. Kenn ihn doch, wenn er sieht, was los ist. Also, Spielverderber ist er jedenfalls nicht. Und dass er sich so einfach abknallen lässt, so mir nichts, dir nichts, das glauben Sie doch selber nicht. Da können Sie beruhigt sein. Der geht so leicht in keine Falle. Also, wenn ich den Kroko früher auf Spättrupp schickte, da war ich jedes Mal sicher, dass er wiederkommt. Passen Sie auf, was ich Ihnen sage. Der lacht sich inzwischen ins Fäustchen und ist gespannt auf unsere Gesichter. Ja. Starker Tobak, aber nicht schlecht. Das sieht ihm ähnlich. Da sollen wir wahrscheinlich zeigen, was in uns steckt. Ob wir zu den Waschlappen gehören, die mit ein paar Schnäpsen im Bauch angeben, sie haben die halbe Welt erobert und im nüchternen Zustand vor dem Knall einer Jagdbüchse kapitulieren. Ja, aber trotzdem... Ach, oh, nicht wahr. Oder nehmen Sie Budde. Dem wird sowieso ein Stein vom Herzen gefallen sein, dass es ihm nicht mehr drauf ankommt, ob er pünktlich zu Hause ist oder nicht. Na, ich meine, wie Kroko sich benommen hat, gestern schon, mit seiner Pistole. Naja, weil er keinen Humor hat, nicht, wie Sie sagen. Na eben, und das sollen wir nun büßen, das auch. Na, Kroko wird's bestimmt eine Lehre sein. Schon aus diesem Grunde finde ich's großartig. Tja. Ja, und wenn Sie bedenken, was ich Helm angetan habe? Ja, vielleicht nur, weil ich schlechter Laune war, ne? Nach dem Essen mit dem General, Sie wissen ja. Deshalb ließ ich ihn ja rufen. Vielleicht wollte ich ihn nur anschnauzen, aber dann gab ein Wort das andere und er ließ sich zu einigen Bemerkungen hinreißen. Also die konnte ich nicht ruhig mit anhören. Aber trotzdem, ich hätte ihn nicht zum Milden brauchen. Und nur um dem General zu imponieren. Ach wo. Ja, wegen Wehrkraftzersetzung. Sie wissen ja, was das hieß. Naja. Naja, wenn Sie so wollen, da haben wir alle Dreck am Stecken, nicht wahr? Jeder von uns. Ja, natürlich mussten wir streng sein. Oft auch ungerecht. Schon um der Disziplin willen. Na also, und ich kenne die Mentalität dieser einfachen Leute besser als Sie. Doch, die sind doch wie die Kinder und so wollen sie auch behandelt werden. Von Gerechtigkeit verstehen sie nicht viel, aber von Herz. Ja, das vergessen die Herren in den Stäben nur allzu oft. Und als Divisionskommandeur, da schwebt man schon ein bisschen in den Wolken, nicht wahr? Stimmt's? Kommt drauf an, wie es gemeint ist. Das haben sie doch selber gesagt. Und wenn das nicht echt war gestern Abend, dieser raue, aber herzliche Ton, dann weiß ich es nicht. Nein, so kann kein Mensch aus diesen Kreisen heucheln. Das lassen Sie sich von mir gesagt sein. Und wenn einer tatsächlich mal bockig ist, dann vergeht es wieder. Nein, also da sind wir eher in Gefahr zu heucheln. Ich meine, wenn es nicht anders geht. Zumindest früher, mit der Verantwortung, die man zu tragen hatte. Da Kroko wird es noch heute so gehen, was? Ja, natürlich. Na, darauf natürlich. Können Sie sich verlassen. Nein, der Helm ist in Ordnung. Auch Kroko ist in Ordnung, auf seine Art. Wir alle sind in Ordnung, das ist die Hauptsache. Und der Krieg ist lange vorbei. Hoffentlich war es der letzte. Ja. Ja. Und wenn ich dran denke, an die Partisanen zum Beispiel, die gar keine waren, wusste man doch, ohne danach zu fragen. Wenn man sozusagen eilig hatte, nicht wahr, oder? Aus Gleichgültigkeit. Ja, natürlich. Ja. Und die Geiseln manchmal. Ich allein habe ein halbes Dorf ausgerottet. Von den eigenen Leuten gar nicht zu reden, die man oft ohne Sinn und Verstand ins Feuer jagen musste. Ja, genug. Wieso? Ja, genug davon. Na, dafür war doch Krieg. Und das verstehen so Leute wie der Helm am allerbesten. Aber sicher, auch ohne viel Verstand. Und wenn Sie sich erinnern, wie das gestern aufgezogen war und dazu das Lied, das er sich auf den Leib geschrieben hat, um uns zu unterhalten, also wahrhaftig... Der Jäger Helmers Malz, der humpelt durch den grünen Wald. Was das? Das nenne ich doch Format, das stimmt. Also diesen Humor müsste man haben. Ja. Warum lachen Sie denn ja, nicht? Ja, kann sein. Halli, hallo, gar lustig ist die Jägerei. Halli im grünen Wald, Halli im grünen Wald. Aber sind wir lieber leise. Das brauchen Sie nicht zu merken, dass wir doch immer so lustig sind. Der Jäger Hopfen und Malz, der sagt uns allen nun Ade, bald tut ihm nichts mehr weh, Halli beim nächsten Schnee. Ist ein prächtiger Kerl, dieser Helm. Passen Sie auf, wir stehen nachher alle da und lachen Sie aus, versteckt im Gebüsch hinter den Tannen. So, also jetzt bin ich dran. Sie? Na, wer sonst? Immer schön der Reihe nach. Ja. Na, Sie sind doch die Hauptperson. Ja, aber... Sollen wir nicht doch zusammen... Aber nein, um uns zu blamieren. Und Sie kennen ihn doch besser als ich, wenn Sie es nicht... Oder? Nein. Haben Sie irgendwelche Bedenken? Natürlich nicht. So wie Helm und ich miteinander gesprochen haben, offen und ehrlich, ohne was zu verschweigen. Na also, oder ich pfeife, wenn es nicht so sehr auffällt, damit Sie beruhigt sind. Sie haben doch gute Ohren, was? So einen leisen Pfiff wie Aha. Oder die beiden ersten Takte von dem Jäger. Was? Obwohl ich ja nicht gern mogle, das wissen Sie. Aber das ist doch gar nicht nötig. Also, dann, Herr Oberst? Herr Oberst? Tja, hoffentlich haben Sie Glück. Aber sicher, wer sehen, was sich machen lässt. Mensch, Kenkmann, altes Haus, nur Mut, wird schon schief gehen. Aber setzen Sie sich so lange in den Schatten. Wir hätten die Hüte nicht vergessen dürfen. Bei der Sonne. Dafür sind unsere Haare nicht mehr dicht genug. Es wird noch mal Frühling. Wer hätte das gedacht? Also, ich melde mich ab. Bis gleich. Ja. Jawohl. Ja. Bis gleich. Der gute Löffler. Natürlich kenne ich Helm. Das heißt... Aber hier muss das doch sein. Wo denn sonst? Und wir waren uns alle einig, ja. Ich habe niemanden gezwungen. Nein. Wir haben niemanden gezwungen. Wald? Wald mag jeder. Das kann ihm keiner verdenken, im Helm. Vielleicht habe ich ihn falsch verstanden mit heute. Aber dann sind wir los und keiner hatte Lust, sich erst umzuziehen. Als wir los sind im Morgengrauen. Ja, natürlich. Natürlich. Und wenn er sein Gewehr mitnimmt, das ist Jägerbrauch. Ja. Natürlich. Ja, vielleicht ging alles ein bisschen zu schnell, zu überstürzt für einen Außenstehenden. Aber das ist das Einzige. Ich hab's nur gut gemeint. Der gute Löffler. Ja, früher. Früher hörte ich ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet sogar. Ich war bekannt dafür. Das wird er behalten haben. Aber inzwischen hat's ziemlich nachgelassen. Ich höre neuerdings oft nicht mal mehr die Klingel. Das müsste er eigentlich wissen, als er mich das letzte Mal besuchte, so bei seinem Gedächtnis, wenn er mich fragt, wo ich geboren bin. Nein. Die Jüngsten sind wir beide nicht mehr. Wir sind alt geworden. Seitdem. Wo war das doch? Irgendwo in Frankreich, na ja. Ja, und da existierte noch kein Helm. Nein. Weiß Gott nicht. Helm. Wenn das wirklich so ist? Oder war? Danach hätte ich ihn fragen sollen, in welcher Garnison und wann. Aber wenn ich es nicht schon getan habe. Und so kann man die Tatsachen doch nicht verdrehen. Nein, das ist unmöglich. Nach der Malaria muss es gewesen sein. Anschließend an den Heimaturlaub. Ja, ja, in demselben Jahr als Löffler. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal im Lazarett lag. Ja. Tja, eigentlich seltsam, dass ich nie verwundet worden bin. Nicht einmal. Auch vorher nicht als kleiner Leutnant. Ja, natürlich war Glück dabei. Auch Löffler hat immer Glück gehabt. Lauter glatte Durchschüsse. Wir haben alle Glück gehabt. Na, dagegen Helm. Wenn man die Toten rechnet. Na, kann sein. Aber der Erste Krieg war anders. Ganz anders. Obwohl es da schon auf das Ende zuging, als wir einrückten, Löffler und ich, und beide freiwillig, um dieselbe Zeit wahrscheinlich, mit der Begeisterung damals, das kann doch niemand bestreiten, und als junger Mensch, wie Budde sagt. Und zu Hause hing das Kaiserbild, bevor die Welt aus den Fugen ginge, das ist wahr. Und ich bin dabei gewesen, von Anfang an, genau wie Löffler. Als wir noch davon träumen durften, General zu werden. Kommandierender womöglich. Jawohl, ja, ich habe davon geträumt. Und ich hatte das Zeug dazu, das weiß ich. Und ich habe es mir bewiesen. Ja, als ich die Division führte. Ja, obwohl ich es dann nicht mehr geschafft habe, es war schon zu spät. Trotzdem habe ich noch jeden Tag damit gerechnet. Vielleicht hätte es sogar geklappt und lag nur an dem Durcheinander zuletzt. Da ist manche Beförderung einfach liegen geblieben. Und zuletzt hatte jeder mit sich selber zu tun. Und nicht nur zuletzt. Ja, das ist wahr. Aber in solcher Bedrängnis herrschen eigene Gesetze, die man zu akzeptieren hat, wenn man nicht von vornherein verloren sein will. Jawohl. Der Not gehorchend, nicht dem eigenen, naja. Tja. Und Erfahrungen. Erfahrungen müssen wir alle mal sammeln, so oder so. Aber das kann doch nur jemand beurteilen, der das mitgemacht hat, der einen Überblick hatte, so wie ich, Jahre und Jahrzehnte lang. Und ich war Offizier mit Leib und Seele, ohne zu schwanken, bis zum bitteren Ende. Natürlich, wir haben uns alle mal überschätzt. Nachdem es offensichtlich geworden war, besonders die letzten Jahre. Obwohl es vielleicht gar nicht an uns lag. Es war eben so. Und die allgemeine Moral reichte dann nicht mehr aus, nach den Strapazen und was uns noch dazu kam. Aber das darf man doch uns einfachen Soldaten nicht in die Schuhe schieben. Da ist auch eine Division noch zu wenig. Die Entscheidung, auf die es ankam, fiel woanders. Und wir hatten genug damit zu tun, unsere Stellungen zu halten. Da spielen ein paar Kilometer mehr oder weniger für den Abschnitt keine Rolle. Ich hatte kaum noch Bewegungsfreiheit. Und die Reserve? Die Reserve war minimal. Löffler. Löffler allerdings. Wäre doch nie fähig gewesen, eine Division zu führen. Nein, dazu hat es nicht gereicht, auf keinen Fall. Schon ein Regiment war eine zu große Belastung für ihn. Er war der typische Kompaniechef, rau, aber herzlich, wie er selber sagt, und ein erfrischendes Vorbild für seine Untergebenen. Das glaube ich, ja. Man hätte ihm allenfalls ein Bataillon anvertrauen können. Aber was sollten wir machen? Und man konnte sich auf ihn verlassen, felsenfest. Ja, manchmal genügte das sogar. Und wenn ich bedenke, als es noch vorwärts ging, einfach vorwärts. Ja. Jawohl. Und nun? Nun sind wir alt, zu alt, womöglich. Während Budde... Ach ja. Ja, richtig. Budde war aus ganz anderem Holz geschnitzt. Der beste 1B, den ich je gehabt habe, auch nach unseren Begriffen, das ist wahr. Und den hab ich mir ausgesucht, der fiel mir sofort auf. Gerade als der Schlamassel losging. Vielleicht habe ich ihm dadurch das Leben gerettet. Wefelscheid. Wäre mir nie aufgefallen. Das war mehr so der übliche Ersatz, brav und mittelmäßig, der sich erst vorne durch Tapferkeit auszeichnen musste. Und Wefelscheid war tapfer, jawohl. So tapfer wie Koko. Da kann mir einer sagen, was er will. Ja, nur bescheidener. Kruko. Der hat's immer verstanden, sich in den Vordergrund zu drängen. Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht mal zum Hauptmann gemacht und heute ist er wieder Major. Naja. Obwohl ich ihn eigentlich für so niederträchtig nicht halte, selbst wenn er manchmal ein ziemliches Schwein gewesen sein soll, wie es hieß. Das war oft nicht zu ändern. Nein, nein, also nicht von der Warte aus. Da konnten wir auf niemanden verzichten, da nicht mehr. Und es gab Situationen, wo ihm die Verhältnisse einfach über den Kopf wuchsen. Ja, und wer denkt schon so weit, dass er es nicht mehr aushält, überhaupt noch zu denken? Das waren nur wenige. Und die haben es mit ihrem Leben bezahlt, jawohl. Wenn es damit getan war. Ja, nachher ist es schwer zu sagen, ob man immer korrekt gehandelt hat. Wenigstens solange man glaubt, korrekt gehandelt zu haben. Wer glaubt das nicht? Von anderem gar nicht zu reden. Wenn man keine Wahl mehr hat, wenn etwas ins Rollen kommt wie eine Lawine und man liegt plötzlich darunter, unten, ganz unten, unter den Trümmern aus Idealen und Verrat, jawohl. Und reagiert dann weiter nach Vorschrift, die es einem in Fleisch und Blut übergegangen ist, bis zum letzten Atemzug. Unsere Ehre hieß Treue. Wer auch immer Schindluder damit getrieben haben mag, sogar Helm hatte das begriffen, als er der Verlockung überzulaufen widerstand und trotz allem seine Pflicht getan hat. Wie er mir gestehen musste. Ja, auch Helm war tapfer. Der tapferste von uns allen. Das wage ich heute und hier zu behaupten. Jawohl. Noch immer. Und ich? Ich habe mich gestellt. Ich stelle mich. Es war mein eigener Wille. Mein guter Wille. Und ich habe mit ihm gesprochen. Auge in Auge. Jawohl. Mit Helm. Und ich bin bereit... Mein Gott, aber sein Misstrauen habe ich nicht verdient. Dafür kann uns doch niemand verantwortlich machen. Das war die Zeit, in der wir lebten, in der wir leben mussten. Jawohl, leben mussten wir alle. Und jeder an seinem Platz. Und das wollte ich ihm noch gesagt haben, aber ich dachte, er versteht mich. Er versteht mich auch so. So, wie ich ihn verstanden habe. Und mich auf einmal erinnerte, Unteroffizier Helm... Das heißt ja eigentlich Feldwebel, als Verantwortlicher für die Casino-Küche oder wenn es galt, einen Casino-Abend zu arrangieren. Aber Helm ist nicht der Einzige, nein. Da gab es noch mehr, viel mehr, denen es nicht besser ergangen ist oder schlechter, die genauso unschuldig waren oder noch unschuldiger. Jawohl. Ja. Und wenn das Spaß ist... Helm! Helm! Warum antwortet er denn nicht? Er muss mich doch hören. Ich habe mich doch, weiß Gott, bemüht, Verständnis aufzubringen für alles. Aber ich bin kein Verbrecher! Nein. Nein, ich bin ein Mensch, wie jeder andere. Wir sind alle nur Menschen. Und das Leben geht weiter. Auch ich bejahe die heutige Zeit, das tun wir alle. Auch Kruko. Oder wir sind alle schuldig geworden, weil wir leben. Jeder einzelne von uns, einschließlich Helm, jawohl. Dann ist alles sinnlos, was wir sagen und gesagt haben, was wir denken und was wir tun. Und das ist unmöglich. Der arme Budde. Wenn ich an seine Frau denke und die Kinder. Kleine, unschuldige Kinder. Oder wollen Sie ins Zuchthaus kommen, Helm? Willst du ins... Mein Gott, aber erst will ich wissen. Und das ist wahr. Mit diesen einfachen Leuten bin ich eigentlich nie zurechtgekommen. Das Abitur hat er bestimmt nicht. Wenn er überhaupt zur höheren Schule gegangen ist. Fleischer wird er gelernt haben, wie die meisten, die zur Küche abkommandiert waren oder irgendwas im Hotelfach. Während ich... Naja, aber daran will ich jetzt nicht denken. Nein, ich will nur wissen, das muss ich wissen. Und da kann mich doch nicht so auf die Folter spannen. Und Löffler? Wenn mich keiner hört. Die können mich doch nicht alle im Stich lassen. Wenn sie das nicht begreifen, wie mir zumute ist. So allein. Ganz allein. Löffler! Herr Löffler! Wenn er uns alle über einen Kamm scheren will, der Helm? Oder er hat mich verwechselt, wie ich ihn verwechselt habe. Nein. Nein. Nein. Und damals wurden täglich irgendwelche Leute abgestellt, Tag für Tag, das war gang und gäbe. Ob sie was ausgefressen hatten oder nicht. Und wenn man so will, dann hatten wir alle den Tod vor Augen. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Das hatte ich nie. Dafür war man Soldat. Und wenn nur dafür. Was sogar meine Frau als meine Frau begriffen hatte. Als die Frau eines Soldaten. Als sie mir in ihrer letzten Stunde noch sagte, ich soll nicht traurig sein. Sei nicht traurig, sagte sie, wir hatten ein schönes Leben. Trotz Hunger und Krieg ein wunderbares Leben, ja, als sie starb. Und ich tröstete sie und sagte, ich komme bald nach, ja. Und dann? Dann traf ich ihn. Und ich dachte, der arme Kerl. Nur das. Ich kann's nicht glauben. Nein. Und wie mir die Tränen gekommen sind, als wir Brüderschaft miteinander getrunken haben. Und ihm auch. Erinnern Sie sich, Helm? Das kann er doch nicht vergessen haben. Wir hatten doch beide Tränen in den Augen. Weißt du noch? Ich beschwöre Sie! Ich beschwöre dich, Helm! Herr Helm! Fritz! Helm! Mein Gott. Oder er ist nicht mehr normal. Als er mir zuletzt sagte... Mein Gott. Aber... Solange wir leben, und wo soll ich hin, wohin? Und hier wollte er bleiben, ja, hier im Grünen. Und wir hätten ihm geholfen, wir alle. Und Budde? Budde war Architekt. Und ich helfe dir. Auch jetzt noch. Was auch geschehen sein mag, ja? Ich! Hier! Hier bin ich! Solange ich lebe! Solange ich lebe! Helm! Helm! Helm! Helm! Helm! Das war Helm. Ein Hörspiel aus dem Jahre 1965 von Hans-Günther Michelsen. Eine Koproduktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk. Die Personen und ihre Sprecher waren: Kenkmann, Wolfgang Büttner. Löffler, Paul Hoffmann. Kroko, Rolf Beusen. Wefelscheid, Fritz Wagner. Budde, Hans Hässling. Regie führte Fritz Schröder-Jahn.